Fragen wir nun den Fachmann, was in dem einzelnen Falle geschichtlich wahr und wirklich ist, so wird er bündig antworten: Wahr ist, was auf echten Geschichtsquellen fußt. Dieser Antwort stimmen wir bei. In ihr kommt zweierlei zum Ausdruck. Einmal, dass der Forscher durch das ganze Gestrüpp der Überlieferung vordringen muss bis zur Quelle, und zweitens, dass die Wahrheit irgendeines Ereignisses erst dann verbürgt ist, wenn sich die aufgefundene Quelle als echt erweist. Was sind Geschichtsquellen? Indem wir als außerhalb unseres Rahmens liegend alle nicht-geschichtlichen Zeugnisse unbeachtet lassen, sagen wir: In der Forschung wird als Quelle die zeitlich erstmalige oder auch räumlich naheliegendste schriftliche Fixierung eines Ereignisses bezeichnet. Die gewaltige Masse aller schriftlichen Geschichtsquellen lässt sich nun in zwei Hauptgruppen sondern. Die eine Gruppe umfasst die sogenannten literarischen, die andere Gruppe die urkundlichen Quellen. Literarische Quellen sind alle Chroniken und erzählenden Darstellungen geschichtlicher Autoren. Unter urkundlichen Quellen versteht man jene historischen Schriftstücke, die man mit dem Namen Urkunden bezeichnet, deren Eigenart dahin zu charakterisieren ist, dass sie, im Gegensatz zu den freigestalteten Chroniken, unter dem Zwange festgewurzelter Kanzleigebräuche entstanden sind. Urkundliche Quellen sind auch die mit Namen, Akten, Protokoll und so weiter belegten Niederschriften amtlicher Stellen. Für die Ermittlung der historischen Wahrheit wird der urkundlichen Überlieferung mit Recht der Vorrang eingeräumt, und diese Bevorzugung liegt in der Art der Entstehung der Urkunde begründet. Auf ein Schriftstück, dem die Bedeutung einer Urkunde zukommt, ist von jeher bei der Herstellung eine besondere Sorgfalt verwendet worden. Auch die mittelalterlichen Aufsteller von Urkunden, als solche kommen fast ausschließlich in Frage, die Päpste und die höhere Geistlichkeit, ferner die Kaiser und Könige, haben schon für die Urkundenherstellung ein besonderes Institut eingerichtet, die Kanzlei. Deren Angestellte, die Notare und Schreiber, hatten die benötigten urkundlichen Schriftsätze unter Beachtung vorgeschriebener Regel anzufertigen. Die Urkunden bekamen dadurch einen individuellen Anstrich, dass in den einzelnen Kanzleien hinsichtlich der Abfassung des Textes sowie ihrer äußerlichen Aufmachung mit den Zeitepochen wechselnde Formulare und Ausfertigungsgebräuche üblich waren. Natürlich wurde auch im Mittelalter eine Urkunde von dem Beauftragten des Ausstellers unterschrieben und auch meistens gesiegelt. Sollte doch auch schon damals die Urkunden wie heutzutage als Beweismittel dienen, und das konnte nur geschehen, wenn sich das Schriftstück durch ganz individuelle Merkmale wie Siegel und Unterfertigung als eine echte Ausfertigung beglaubigte. Ja, um die Echtheit noch mehr zu sichern, war es in frühmittelalterlichen Kanzleien Brauch, auf der Urkunde gewisse individuell geformte und höchst wunderlich aussehende Schnörkelzeichen anzubringen, das sogenannte Chrismon und das Rekognitionszeichen. Auch mit der Angabe des Ortes und des Datums war die mittelalterliche Urkunde versehen. Empfänger von Urkunden sind in älteren Zeiten die Klöster, Kirchen und Stifter. Erst viel später tauchen weltliche Personen und Gemeinschaften als Empfänger auf. Alle urkundlichen Schriftstücke wurden, da man ja bei einem Rechtsstreite eine gewichtige Waffe mit ihnen in Händen hatte, sorgfältig aufbewahrt, in den Archiven der Klöster und so weiter. Der Zweig der Geschichtswissenschaft, dessen Vertreter sich mit der kritischen Untersuchung der ganzen Urkundenmasse beschäftigten, wird mit dem Namen Diplomatik bezeichnet, und der Urkundenforscher wird daher auch Diplomatiker genannt. Dieser Name rührt von der Bezeichnung Diplom für Urkunde her. Unsere moderne wissenschaftliche Urkundenkritik ist aus einem Bedürfnis des praktischen Lebens erwachsen. Im 16. und 17. Jahrhundert gaben die in gerichtlichen Prozessen als Beweisstücke vorgelegten Urkunden dazu Anstoß, von sachverständigen Männern ein Urteil über die Echtheit bzw. Unechtheit eines Diploms einzuholen. Die Geschichte der Urkundenforschung verzeichnet aus jenen jungen Jahren diplomatischer Kritik so überaus lehrreiche Beispiele, dass wir uns mit ihnen kurz beschäftigen müssen. Eigentlich gar nicht mehr groß überrascht werden wir erleben, was wir im ersten Kapitel betreffs der Unsicherheitsergebnisse der modernen Kollegen erlebt haben. Die alten Diplomatiker kamen gleichfalls mit ihren Methoden zu Ergebnissen, die sich mit konsequenter Bosheit widersprachen. Der Jesuit Papebruch, geboren 1628 in Antwerpen, war einer der ersten, die sich um die Gewinnung fester Regeln für die kritische Untersuchung von Urkunden bemühten. In einem Werke führt er Merkmale auf, die nach seiner Meinung als Kriterien echter Urkunden zu gelten haben, und gelangte aufgrund der von ihm proklamierten Regeln dazu, fast den gesamten Bestand der älteren mittelalterlichen Urkunden als Fälschungen zu verdammen. Die Spitze dieses vernichtenden Urteils richtete sich hauptsächlich gegen die reichen Urkundenschätze der Benediktinerklöster. Von dieser Seite wurde dann auch der Federhandschuh aufgenommen. Papebruch erlitt eine gründliche Abfuhr, ja, er musste sich sagen lassen, er habe das Pech gehabt, seine Behauptungen ausgerechnet auf Urkunden zu stützen, die Selbstfälschungen seien. Den Benediktinern erstand in diesem Urkundenkampf in einem Ordensmitglied, dem berühmten Mabillon, ein außerordentlich gewandter Forscher und Verteidiger. Von diesem Vater der Diplomatik rührt das erste eigentliche Werk über die wissenschaftliche Urkundenkritik her.